10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hallo. Ihr hört jetzt wieder Radio A aus Karlsruhe auf dem Querfunk. Ja, ihr hört mich nicht aus dem Querfunkstudio, da ich schön brav zu Hause sitze, also Corona-Maßnahmenkonform. Auch die Kollegen von mir haben ihre Beiträge schön getrennt aufgenommen. Ich hoffe, ich habe euch da eine gute, interessante Mischung zusammengestellt. Und zwar legen wir los mit einem altbekannten Thema, einem regionalen Thema, und zwar die Hagsfelder Südumfahrung. Da gibt es Neues. Da haben uns die Freundin von der Wagenburg einen Beitrag zugesendet und wir freuen uns und bedanken uns für die Infos. Weiter geht es mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Da gab es eine Demo in Karlsruhe und ein Kollege war vor Ort und hat euch einen Redebeitrag aufgezeichnet. Danach geht es eine Kundgebung vom Klimakollektiv, was gestern am Samstag stattgefunden hat. Genau. Und dann eine direkte Überleitung zum Dannenröder Forst bzw. Wald. Da war nämlich unser Praktikant seit der letzten Sendung mal und wird uns davon berichten. Genau, dann haben wir unsere in der letzten Sendung gestartete neue Rubrik, wo es um Gustav Landauer geht. Und eine ganz neue Kategorie, und zwar News, indem wir euch kurz Themen vorstellen, die uns interessieren, die aber leider keinen Platz mehr in der Sendung gefunden haben. Genau. Wie gesagt, hoffe ich, ich habe euch die Sendung gut zusammengebastelt, dass ihr folgen könnt. Diesmal haben wir es geschafft, wieder ein bisschen mehr Musik zu spielen. Von daher werdet ihr hoffentlich nicht einschlafen. Es wird wild, aber auch gut. Genau. Also Informationsfreude für euch und auch ein kleines bisschen Spaß. Hört zu. Wollt's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Vorbei war, geht's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für

mich alle, den Rest mach ich. Ja, hallo, wie versprochen melde ich mich heute mit einem neuen Teil zur Südumfahrung Hagsfeld aus der Wagenburg in Karlsruhe mit einem kleinen Gastbeitrag. Für alle, die noch nicht wissen, worum es bei der Südumfahrung genau geht, werde ich jetzt einen kurzen Abriss dazu machen und anschließend ein Interview abspielen, das ich mit der Stadträtin Mathilde Göttel von der Partei Die Linke geführt habe. Die Südumfahrung Hagsfeld sollte Teil der sogenannten Nordtangente sein. Deren Planung geht bis in die 20er Jahre zurück. Die Nordumfahrung von Karlsruhe sollte zur Verkehrsentlastung in der Stadt und zur Entlastung der Südtangente gebaut werden. Vor allem ein geplanter Durchstich durch den Hartwald sorgte für viel Protest in der Bevölkerung und das bisherige Ende der geplanten Nordtangente. Bisher wurden jedoch zwei Teilabschnitte realisiert. Einer davon befindet sich zwischen Elfmorgenbruch und Krötzinger Straße. Dort wurde mit der Fertigstellung des Autobahnkreuzes Karlsruhe Nord im Jahr 2007 unter anderem die Anbindung der dortigen Gewerbegebiete vollzogen. Der dazugehörige Bebauungsplan hatte seit 1994 Bestand und sah eine Verbindung zur Theodor-Heuss-Allee vor. Die Hagsfelder Bevölkerung sieht sich durch den Bau der Anschlussstelle Nord mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen konfrontiert. Eine Südumfahrung zwischen der Anschlussstelle Nord und der Heide-Neustraße soll dafür Abhilfe schaffen. Durch einen Beschluss des Gemeinderates vom 8.4.2014 sollte eine Anbindung gebaut werden, die mit einer Unterführung unter der Heide-Neustraße und einer Schlaufe zur Rückführung enden sollte. Diese Planungen mussten jedoch aufgrund des überalteten Bebauungsplans wieder aufgegeben werden. Seitdem findet eine Neuplanung der Südumfahrung statt. Diese wird vermutlich einen anderen Verlauf nehmen. Vor allem die Anbindung des Technologieparks spielt dabei eine große Rolle. In den aktuellen Überlegungen standen zwei verschiedene Varianten des Straßenbaus zur Verfügung. Und zwar ging es einmal darum, die Bahnlinie entweder durch eine Brückenbauweise zu überqueren oder durch eine sogenannte Troglösung unter den Bahnlinien durchzustechen. Genau. Der Gemeinderat hat dann am 30. Juni 2020 beschlossen, die sogenannte Troglösung weiter zu verfolgen und weiter zu planen. Die Abstimmung: Es gab 27 Dafür-Stimmen und 20 Stadträte und Stadträtinnen haben dagegen gestimmt. Diese Abstimmung hat jetzt dazu geführt, dass die Stadtverwaltung eben einen weiteren Auftrag an den Bauausschuss gestellt hat, die Planungen weiter voranzutreiben. Und um diesen Antrag im Bauausschuss soll es jetzt in dem Interview, das ich mit Mathilde Göttel von der Linkspartei geführt habe, gehen. Und zwar geht es darum, dass dieser Antrag im Bauausschuss blockiert wurde und jetzt in den Gemeinderat zurückübergeben wurde. Genau. Aber hört euch das selbst mal an. Ne paye plus son. чья гения, город был сельфе, так вовсе отчет, так вовсе отчет. Hallo Mathilde, möchtest du dich ganz kurz vorstellen und sagen, was deine aktuellen Aufgaben und Funktionen in der Stadtpolitik so sind? Ja, hallo. Ich bin Mathilde und ich bin Stadträtin im Karlsruher Gemeinderat und dort vertrete ich meine Fraktion Die Linke im Bauausschuss und im Planungsausschuss. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Stadtplanung und Wohnen als großem Thema. Und im Bau- und im Planungsausschuss wird dann natürlich auch ganz viel das Thema Verkehr behandelt, wozu natürlich auch die Südumfahrung gehört. Okay, bevor wir jetzt ganz konkret zur Südumfahrung Hagsfeld kommen, kannst du ganz kurz beschreiben, was die eigentlichen Aufgaben, Funktionen des Bauausschusses sind und wie die Besatzung dort zustande kommt? Also der Bauausschuss ist ein Untergremium vom Gemeinderat. Da sitzen von jeder Fraktion, je nach Größe, GemeinderatsvertreterInnen drin, also Stadträtinnen. Und der Bauausschuss hat die Aufgabe, kleinere Summen, die für Bauprojekte der Stadt, also sowohl Straßenbau als auch Hochbau, also Gebäudebau, nötig sind, zu vergeben. Also wir geben an Firmen, die für die Stadt diese Aufträge ausführen, vergeben wir dann die Bausummen. Also bis Volumen so bis zu 1 Million, bis zu 2 kann auch manchmal vorkommen, aber eigentlich 1 Million. Und und manchmal beraten wir auch Bauprojekte, also aber dann eher so konkrete Bauprojekte, also ein Gebäude. Genau, das ist so die Funktion vom Bauausschuss. Okay, vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt konkret dazu, dass am 1. Dezember im Bauausschuss ein Antrag gestellt wurde über die Südumfahrung Hagsfeld. Der Gemeinderat hat am 30. Juni dieses Jahres beschlossen, dass die sogenannte Druckluftlösung der Südumfahrung Hagsfeld weiter geplant werden soll. In diesem Antrag werden nun die Planungsphasen 3 und 4 beschrieben und der Antrag stellt dar, dass für diese Planungsphasen gut 1 Million Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. Was konkret ist die Aufgabe des Bauausschusses, wenn solche Anträge gestellt werden und wer stellt die Anträge? Also das ist jetzt ein Antrag, der von der Verwaltung kommt. Und zwar hat die Verwaltung, nachdem im Frühjahr die Troglösung beschlossen wurde, als die Variante, mit der die Südumfahrung Hagsfeld weitergeplant werden soll, hat die Verwaltung für die weitere Planung ein Vergabeverfahren vorbereitet. Das heißt, die Stadtverwaltung plant die Details von dieser Straße nicht selber, sondern die vergibt es an ein externes Planungsbüro und IngenieurInnen. Und dafür hat die Verwaltung jetzt ein Vergabeverfahren gemacht nach EU-rechtlichen Regeln. Und da ist jetzt die Firma, die Projektfirma oder wie man das nennen will, gefunden worden. Und der sollen wir jetzt das Geld freigeben als Bauausschuss. So war es zumindest von der Verwaltung geplant, weil das ja für die eine kleinere Summe ist. Sollten wir das Geld einfach mal locker machen. Aber ich finde, der Bauausschuss hat einen Nachteil im Vergleich zum Gemeinderat. Und das ist, dass wenn da irgendwas passiert, das fast niemand mitbekommt. Also der Bauausschuss ist zwar auch öffentlich in Teilen, aber da gehen natürlich nicht so viele Leute hin. Und das hat dann auch, finde ich, es ist bei dem Projekt gerade, finde ich, problematisch, wie hier auch so heftig, also so offensiv dieses super teure und super unnütze Projekt vorangetrieben wird. Weil wenn man sich die Vorlage anschaut, das Geld soll aus den Resten, also dem Restbudget von diesem Haushalt noch finanziert werden. Also nicht in den nächstes jährigen Haushalt eingestellt werden, sondern da soll jetzt quasi noch dieses Jahr das Geld locker gemacht werden. Ja. Okay. Und wie ich jetzt mitgekriegt habe, du hast gerade schon angesprochen, dass du es als Problem siehst, dass eben die Entscheidungen im Bauausschuss nicht so eine große Öffentlichkeit bekommen als beispielsweise Auseinandersetzungen, die im Gemeinderat direkt geführt werden. Ich habe mitbekommen, dass dieser Antrag erstmal nicht vom Bauausschuss beschlossen wurde. Kannst du dazu sagen, wer sich dagegen ausgesprochen hat, das durchgehen zu lassen und vielleicht auch die Gründe aufzeigen? Also im Vorlauf der Sitzung, als wir gesehen haben, dass diese Vorlage auf der Tagesordnung im Bauausschuss ist, haben die Grünen, es war deren Initiative und wir haben uns als Linke der angeschlossen, gefordert, dass diese Vorlage nicht im Bauausschuss beschlossen werden soll, sondern dass die hochgezogen werden soll in den Gemeinderat. Das heißt, die wird dann im Gemeinderat am 24.12., meines Wissens, ich bin nicht so gut im Datenmerken, wird sie abgestimmt. Und dafür braucht man ein Viertel der Mitglieder vom Ausschuss müssen dafür sein, das hochzudelegieren an die nächste Ebene. Und mit den drei Grünen und dem Hauk von der Karlsruher Liste und die Partei, die haben ja auch einen Sitz, und uns hat es gereicht, quasi, um das hochzudelegieren. Die damaligen Befürworter dieses Projektes, also alles rechts von SPD, inklusive SPD, waren natürlich dagegen. Also die hätten das gerne im Bauausschuss schon abgestimmt und haben uns vorgeworfen, dass wir den Gemeinderat und so weiter unnötig politisieren, was ich irgendwie so ein bisschen eigenartig finde, weil wir sind doch in der Politik. Also ja. Okay, und kannst du noch was zu den Gründen sagen, warum jetzt mehrere Personen des Bauausschusses beschlossen haben, das in den Gemeinderat zurückzugeben? Ja, ganz einfach deshalb, habe ich ja schon gesagt, weil der Bauausschuss keine besonders große Öffentlichkeit hat. Da gibt es keine Debatte groß über die Sachen. Und gerade bei diesem Projekt finde ich das unglaublich wichtig, weil es ist nicht nur, dass dieses Projekt völliger Unsinn ist, weil wir brauchen in Zukunft weniger Verkehr, wenn wir die Klimaziele schaffen wollen und auch um die Lebensqualität in unserer Stadt zu steigern und dann halt noch so eine perfekte Anbindung an die Autobahn zu bauen, beziehungsweise von der Autobahn in die Stadt und quasi mehr Verkehr zu produzieren und dann auch noch so einen wertvollen Grünzug zu zerstören. Das ist einfach generell aberwitzig. Und dann geht es auch noch um diese unglaublichen Kosten für dieses Projekt. Das sind 80 Millionen plus Folgekosten, um dieses Wasser daraus zu pumpen, aus diesem Trog. Und das ist einfach viel zu viel Geld, weil die Verwaltung auch immer sagt, ja, ihr müsst sparen. Wir haben das Geld für viele sehr sinnvolle Sanierungen an Gebäuden, die wir dringend machen müssen, nicht. Oder das wird auf jeden Fall schwierig, die auch klimakonform zu sanieren. Und dann macht man so ein Irrsinnsprojekt und dann wird es auch noch mit so einem Tempo versucht durchzudrücken, und das finde ich geht gar nicht. Also ich finde ganz wichtig, dass das eben auch diskutiert wird öffentlich, dass sich alle Beteiligten auch nochmal rechtfertigen müssen, warum sie angesichts der Situation, wo gerade diese Leute, die dagegen sind, immer wieder sagen, wir haben kein Geld, also beziehungsweise die Leute, die dafür sind, die sagen immer CDU und so weiter, wir haben kein Geld, wir können ganz viele andere gute, wichtige Sachen nicht machen, und dann so ein Mist da durchdrücken zu wollen. Also das ist eben genau das, wo wir finden, dass man da einfach drüber diskutieren muss, auch öffentlich. Und das wäre halt in einem Bauausschuss definitiv fehl am Platz gewesen. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass von der Öffentlichkeit und allen auch nochmal ein Druck kommt und auch nochmal deutlich gemacht wird, also dieser Entschluss, jetzt ein Planungsfeststellungsverfahren einzuleiten, ist für uns nicht der Schlusspunkt. Wir finden das immer noch unsinnig und wir finden es immer noch blöd. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man da vor dem Gemeinderat auch nochmal die Gelegenheit dafür bekommt. Okay, vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt hast du schon gesagt, dass dieser Antrag eben in den Gemeinderat zurückdelegiert wurde. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer ausführen, was dann jetzt die nächsten Schritte quasi sind, wie damit weiter umgegangen wird? Also ganz einfach, der wird dann im Gemeinderat abgestimmt werden. Also der kann ja nicht mehr verschoben werden, weil wenn die Verwaltung das ja dieses Jahr, das Geld von diesem Jahr noch benutzen möchte dafür, muss es auch dieses Jahr abgestimmt werden. Und das heißt, das wird ja, am 22. in den Gemeinderat kommen, aufgerufen werden, dann gibt es nochmal eine Debatte. Und dann bin ich leider sehr pessimistisch und denke, dass dann dieser Vergabe zugestimmt wird und dann eben weitere Planungsschritte eingeleitet werden, weil auf konservativer Seite, und da schließe ich jetzt mal die SPD mit ein, da auch keine Bewegung sich abzeichnet, dass sie sich da vielleicht noch irgendjemand verändern könnte. Also es wird genau die gleiche Mehrheit sein, die damals im Frühjahr das Weiterführen sich dafür ausgesprochen hat. Aber ich denke, es ist halt schon nochmal gut, das auch in die Öffentlichkeit nochmal zu bringen und ja, auch nochmal zu argumentieren, dass diese 80 Millionen, die wir einfach dringend an anderer Stelle brauchen würden, und auch jetzt diese 1 Million könnten wir an anderer Stelle viel dringender gebrauchen, als für diesen, ja, für diesen wahnsinnigen Projekt, genau. Okay, dann vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns darüber aufgeklärt hast, was gerade zum Thema Süd- und Schwarzwald in der Stadtpolitik passiert. Und genau, es wird weitergehen und ich werde das auch weiter verfolgen und bestimmt werden wir uns auch mal nochmal zu dem Thema hören. Ja, und ich würde mir, also vielen Dank auch für das Gespräch und ja, ich freue mich natürlich oder ja, genau, wenn es da nochmal viel Widerstand und dass der eben nicht abebbt, weil ich glaube, der war damals, also vor einem halben Jahr, sehr stark und wurde auch wahrgenommen und ich finde, das sollte weiterhin ungemütlich sein für dieses Projekt, ja, so vehement einzutreten, wie das manche andere machen. Das sollte nicht allzu gemütlich sein. Und vor allem eben zur Gemeinderatssitzung am 22. Dezember. Die Sitzungen sind öffentlich und alle Leute sind natürlich eingeladen, dort auch hinzugehen und die Auseinandersetzung zum Thema zu verfolgen. Genau. Mhm. Ja, vielen Dank dir und bis bald. Vielen Dank, bis bald. I want to see, I want a sanctuary. The building of a future, just a dried out future. Try to understand, try to understand. Find the wrong and that's mortality. Cause my death, it's a question, I don't survive. Cause my death, it's a question, I don't survive. Ja, soweit das Interview. Interessant an dem Umstand, dass dieser Antrag im Bauausschuss blockiert wurde, was nicht allzu oft vorkommt, ist, dass es bisher eigentlich keine Öffentlichkeit dafür gibt. Also wer mal, egal in Internet oder Zeitungen sucht, wird darüber nicht weiter was erfahren. Ein interessanter Aspekt ist natürlich, dass dieser Vorgang kurz vor der Bürgermeisterwahl stattgefunden hat und natürlich die Grünen nicht großartig Interesse daran hatten, diesen Vorgang frühzeitig in der Öffentlichkeit zu sehen, da sie ja den Bürgermeister Mentrup im Wahlkampf unterstützt haben und sich der Bürgermeister und die Grüne Partei in dieser Angelegenheit eben nicht einig sind. Ein zweiter interessanter Punkt ist, dass in dem Antrag, der im Bauausschuss, in den Bauausschuss eben eingebracht wurde, drin steht, dass eine Untersuchung zur Klimarelevanz des Projekts bisher noch nicht vorliegt. Und genau dieses Thema von der Stadtverwaltung und auch von dem Oberbürgermeister nicht nur im Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl ein großes Thema war, sondern die Stadt oder der Gemeinderat hatte ja schon vor einiger Zeit beschlossen, den sogenannten Klimanotstand auszurufen und damit alle Projekte, die Stadt irgendwie weiter beschließt, sollen eben auf ihre Klimarelevanz hin geprüft werden, frühzeitig. Und diese Klimarelevanz soll dann in der Abstimmung auch eine Rolle spielen. Genau. Und der dritte interessante Punkt, der, glaube ich, in dem Interview auch schon kurz angeklungen hat, ist natürlich das Geld. Die Weiterplanung allein mit über 1 Million Euro. Insgesamt soll das Projekt, ist veranschlagt mit 70 bis 80 Millionen Euro. Immer wieder hört man, dass die Stadt eigentlich kein Geld mehr hätte. Auch jetzt, vor allem bedingt natürlich auch durch die Situation mit Corona, wird in der Haushaltsdebatte über Sparmaßnahmen, vor allem im sozialen Bereich, diskutiert. Und offensichtlich ist eben für manche Projekte mehr Geld vorhanden als für andere Projekte. Genau, deshalb dürfen wir gespannt sein, wie die Debatte am 22. Dezember im Gemeinderat verläuft, was die Stadträtin dazu zu sagen haben. Ich werde das Ganze weiterverfolgen, werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Und würde mich freuen, wenn auch ihr euch da weiter drüber informiert. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der weiteren Sendung. Party rats, war for war, or the son of a drug lord, none of the above. It cut the somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell can't stop us now! So, ich bin jetzt hier auf der Kundgebung vom Klimakollektiv zum 5 Jahre Pariser Klimaabkommen. Ja, es ist der 12.12.2020, also eine Kundgebung immer noch in der Corona-Zeit. Es ist auch sehr regnerisch, was wahrscheinlich ein Grund ist, wieso jetzt gerade relativ wenig Menschen da sind. Die Kundgebung wird jetzt noch ein paar Stunden gehen und geht jetzt schon ein paar Stunden. Symbolisch wurde auch ein Baum besetzt, was natürlich auch eine Anspielung ist darauf, dass die protestierenden BesetzerInnen im Dannenröder Wald geräumt wurden diese Woche. Ja, also die Samba-Gruppe ist auch da, die schon mit Parolen auf das Anliegen aufmerksam gemacht hat. Ein Anliegen zum Beispiel ist es, aus der Kohle endlich auszusteigen und natürlich den Kapitalismus abzuschaffen, da es wohl die Meinung gibt, die ich auch vertrete, dass, denn wenn wir den Klimawandel wirklich einschränken wollen, es auch darum gehen sollte, unser Wirtschaftssystem zu ändern, also weg von einem profitorientierten Wirtschaftssystem. Genau. Ich werde versuchen, irgendjemand noch zu finden, der wir ein paar Fragen beantwortet. Also ich werde versuchen, einen Interviewpartner, Partnerin zu finden und werde natürlich dieses Interview unter Corona-Auflagen genau durchführen wollen, also mit Abstand und alles drum und dran. Ja, damit war es das erstmal und ihr hört vielleicht gleich das Interview. Ich habe jetzt jemanden gefunden vom Klimakollektiv. Die Person würde mir jetzt ein paar Fragen zu ihrem Anliegen beantworten. Also ich werde wieder das Mikro irgendwo hinstellen, werde mich entfernen und die Person kommt dann und beantwortet die Frage. Also wenn kurz mal Stille ist, ist das normal. Das liegt an der Form des Interviews. Hallo erstmal, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein bisschen zu erzählen, wieso ihr hier seid. Also es geht ja um das 5 Jahre Pariser Klimaabkommen. Auf einem Transvieh sieht man auch, nichts passiert. So, erzählt mal, was ist eure Kritik jetzt an dem Pariser Klimaabkommen, beziehungsweise wogegen oder wofür demonstriert ihr hier? Also vor 5 Jahren war ja das Pariser Klimaabkommen und die Staaten haben sich darauf geeinigt, möglichst das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und seitdem wird aber nicht gehandelt. Es werden immer noch so viele Emissionen produziert und das 1,5-Grad-Ziel ist in weiter Ferne. Im Moment sieht es so aus, als ob wir über weit über 3 Grad, als ob es darauf hinausläuft. Und das geht natürlich gar nicht klar, weil es super wichtig ist, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und insbesondere auch die Lebensgrundlagen der Menschen im globalen Süden, die am meisten davon betroffen sind. Und weil eben von der Politik aus gar nichts passiert, müssen wir selber aktiv sein. Deshalb machen wir heute hier die Mahnwache und haben den Baum besetzt und sind auch sonst weiter aktiv und nehmen das selber in die Hand. Genau, du hast ja jetzt schon den Baum angesprochen, der hier symbolisch besetzt wurde. Und das hat ja auch einen ganz klaren Bezug zum Danny, wo gerade die besetzten Häuser geräumt wurden. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr das als ein gemeinsamer Kampf anseht. Kannst du ein bisschen was wird heute noch so hier alles stattfinden? Also ich habe ja das Programm auch so ein bisschen reingeschaut, wie seid ihr zu den einzelnen Punkten gekommen? Es gab vorhin auch schon eine Diskussion zum Klimaschutz, Klimawandel. Kannst du da allgemein so ein bisschen drüber erzählen und gerade wie die Diskussion vorhin war? Also bei der Mahnwache haben wir heute ganz verschiedene Programmpunkte zu verschiedenen politischen Themen. Genau, zum Beispiel eine Diskussionsrunde zur Klima- und Energiepolitik, aber auch einen Input zu Anti-Atomkraft-Kämpfen und gerade reden Menschen im Arbeitskreis kritische Männlichkeit über Feminismus und das Patriarchat. Und der Grund ist, dass für uns all diese Kämpfe zusammengehören. Wir wollen eine Welt, die queer-feministisch ist und die ohne Herrschaft funktioniert und in der es keine fossilen Energien und keine Atomkraftwerke gibt und genau, in der das Leben klimagerecht ist. Und weil das eben alles zusammengehört, behandeln wir diese verschiedenen Themen. Diese Kundgebung findet ja auch immer noch in der Corona-Pandemie statt. Wie geht ihr jetzt bei der Kundgebung damit um? Und die Folgefrage wäre, inwieweit oder habt ihr oder du euch schon Gedanken gemacht, was jetzt der Kampf um Klimagerechtigkeit beziehungsweise was in der Pandemie mit dem Klimawandel passiert oder wie das zusammenhängt? Also habt ihr euch bestimmt Gedanken gemacht? Genau, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Also vielleicht jetzt eure Kundgebung speziell. Es ist ja jetzt, der Lockdown wurde ja verschärft seit heute. Und dann nochmal zur Wiederholung, wie ihr vielleicht allgemein so das Thema Klimawandel, Klimagerechtigkeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seht. Genau, heute bei der Mahnwache haben wir auf jeden Fall ein Hygienekonzept und tragen alle die ganze Zeit Masken und halten den Abstand ein, weil es für uns natürlich wichtig ist, sicherzustellen, dass wir den Coronavirus nicht weiter verbreiten. Und genau, wie auch hinter Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen etc. stehen. Gleichzeitig kommt es uns schon absurd vor, dass das Einzige, was erlaubt ist während der Pandemie, ist zu arbeiten und zu konsumieren. Und das zeigt ganz deutlich, dass hinter der Corona-Krise auch das kapitalistische System steckt, in dem es immer nur um Profite geht und in der alles verboten wird, außer dass es weiter Profitmaximierung gibt. Und das ist eine Parallele zur Klimakrise, weil auch da wird nichts getan, weil es nur darum geht, weiter das Konsumieren und die Profitmaximierung sicherzustellen. Und genau, wir sagen, wir brauchen einen kompletten Systemwandel, in dem es eben nicht darum geht, nur Profite zu maximieren, sondern um ein solidarisches und gerechtes Leben für alle Menschen. Und das gilt in der Corona-Krise und in der Klimakrise. Okay, danke. Das ist vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage. Ich gebe es zu, ich weiß nicht, ob du dir da schon Gedanken darüber gemacht hast, aber es waren ja auch letzten Sonntag OberbürgermeisterInnenwahlen und gar nicht zu überraschen wurde der Kandidat der Grünen und der SPD wiedergewählt, der es ja als Bestätigung seiner Politik sieht.

Kate Show gerne als Arschloch und er wollte es heute nicht. Sie werfen ihre Angel aus, am Haken haben sie dich. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein. Mich kriegt ihr nicht. Schießt deine Glotze auf den Mond, macht ihr ruhig weiter. Mich kriegt ihr nicht, das hat sich immer schon gelohnt. Mich kriegt ihr nicht, ich wär im Leben nicht gewesen, ja. Mich kriegt ihr nicht, ich hätte Bock drauf was zu lesen, yeah. Mich kriegt ihr nicht, ich bin nicht hip, ich bin nicht trendy. Mich kriegt ihr nicht, ich hab keine Pornos auf dem Handy. Mich kriegt ihr nicht, ich will nicht sein, wie sie mich wollen. Vielleicht brauch ich gerade dich, hab Bock nach Eibenstock zu rollen. Mir ist es schön, uns kriegt ihr nicht. Danke. Jetzt kommt Gustav Landauers, die Revolution. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen heute am 12.12.2020 zum zweiten Teil der kleinen Kolumne zu Gustav Landauers Schriftstück Die Revolution. Im ersten Teil in der letzten Sendung vor 4 Wochen haben wir uns beschäftigt, beziehungsweise es in dem Buch bekommen, bis zum Begriff der Topie. Ich möchte damit jetzt einfach kurz wieder einsteigen, und zwar den Begriff der Topie fasst Gustav Landauer am Ende der Abhandlung zusammen als: Die Topie schafft allen Wohlstand, alle Sättigung und allen Hunger, alle Behausung und alle Obdachlosigkeit. Die Topie ordnet alle Angelegenheiten des Miteinanderlebens der Menschen, führt Kriege nach außen, exportiert und importiert, verschleißt oder öffnet die Grenzen. Die Topie bildet den Geist und die Dummheit aus, gewöhnt an Anstand und Lasterhaftigkeit, schafft Glück und Unglück, Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Die Topie greift auch mit starker Hand in die Gebiete ein, die ihr nicht angehören, das Privatleben des Individuums und die Familie. Die Grenzen zwischen Individualleben und Familiendasein einerseits, der Topie andererseits, sind schwankend. Die relative Stabilität der Topie ändert sich graduell, bis der Punkt des labilen Gleichgewichts erreicht ist. Also nach Gustav Landauer ist die Topie ein Zustand labilen Gleichgewichts. Das heißt, alle gesellschaftlichen, die Faktoren des gesellschaftlichen Zusammenlebens pendeln sich ein, bis sie einen Zustand eines labilen Gleichgewichts erreichen, in dem sie dann für eine gewisse Zeit bleiben, bis der Punkt des labilen Gleichgewichts eben erreicht ist. Diese Änderungen in der Bestandssicherheit der Topie werden erzeugt durch die Utopie. An dem Punkt habe ich letztes Mal aufgehört zu lesen. Das heißt, dort, wo dieses entstandene Gleichgewicht des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder des Zusammenlebens von Menschen nach ganz vielen unterschiedlichen Faktoren, das er Topie nennt, ins Ungleichgewicht gerät oder langsam in Frage gestellt wird, gibt es immer den Moment der Utopie. Die Utopie macht es möglich. Die Utopie gehört von Haus aus nicht dem Bereich des Mitlebens, sondern des Individuallebens an. Den Begriff des Mitlebens möchte ich bezeichnen. Mitleben ist der Anteil des Lebens, das man eben gemeinsam mit anderen im gesellschaftlichen Zusammenhang verbringt. Das ist nicht das eigene, sondern das, was wir im Endeffekt mit anderen erleben und auch in einer gemeinsamen Realität oder Wirklichkeit erleben, auf die sich geeinigt wurde. Die Utopie wiederum gehört von Haus aus nicht dem Bereich des Mitlebens, sondern des Individuallebens an. Unter Utopie verstehen wir ein Gemenge individueller Bestrebungen und Willenstendenzen, die immer heterogen und einzeln vorhanden sind, aber in einem Moment der Krise sich durch die Form des begeisterten Rausches zu einer Gesamtheit und zu einer Mitlebensform vereinigen und organisieren. zu der Tendenz nämlich, eine tadellos funktionierende Topie zu gestalten, die keinerlei Schädlichkeiten und Ungerechtigkeiten mehr in sich schließt. Auf die Utopie folgt dann eine Topie, die sich von der früheren Topie in wesentlichen Punkten unterscheidet, aber eben eine Topie ist, also wieder eine Art gesellschaftliches Gleichgewicht. Es ergibt sich das erste Gesetz. Auf jede Topie folgt eine Utopie, auf diese wieder eine Topie und so weiter. Dies ist ein durchaus wissenschaftliches Ergebnis und auf dem richtigen wissenschaftlichen Weg gefunden. Die Induktionserfahrung, die zugrunde liegt, ist, wie ihr bald sehen werdet, nur kurz und ohne rechten Umfang. Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, die wir ihm dreist zusprechen, gewänne es aber natürlich auch durch die reichste Erfahrung nicht. Die schafft ihm das intuitive Gefühl von der allgemeinen Menschennatur, das wir schon in die allgemeinen Begriffsprinzipien, von denen wir ausgehen, hineingelegt haben. Und so steht es und aus den nämlichen Gründen ebenso fest, wie das 1 und 1 2 ist. Kollarium. Die Topien und die Utopien sind einander an Zahl gleich. Die Utopie ist also die zu ihrer Reinheit destillierte Gesamtheit von Bestrebungen, die in keinem Fall zu ihrem Ziel führen, sondern immer zu einer neuen Topie. Revolution nennen wir diese Zeitspanne, während deren die alte Topie nicht mehr, die neue noch nicht feststeht. Revolution ist also der Weg von der einen Topie zur anderen. Von einer relativen Stabilität über Chaos und Aufruhr, Individualismus, Klammer auf Heroismus und Bestialität, Einsamkeit des Großen und armselige Verlassenheit des Massenatoms, Klammer zu einer relativen Stabilität. Okay, hier erwähnt jetzt Gustav Landauer den Begriff der Revolution erstmalig im Buch. Als Revolution nennt er hier eine Zeitspanne, während der die alte Topie nicht mehr und die neue noch nicht feststeht, also eine Art Übergangszeit. Revolution ist also der Weg von der einen Topie zur anderen, von einer relativen Stabilität über Chaos und Aufruhr, Individualismus zu einer anderen relativen Stabilität. Bezeichnen wir die Topien mit ABC und so weiter, Groß ABC, die Utopien mit Klein ABC und so weiter. So führt der Weg der Geschichte einer Gemeinschaft von A über Groß A über Klein A zu B, über Klein B zu C, über Klein C zu D und so weiter. Da wir aber durch diese Bezeichnungen verführt werden, irgendeine Topie als Anfang zu setzen, während ja viele Utopien und Topien vorausgegangen sind, bedienen wir uns zur Bezeichnung besser der mittleren Buchstaben des Alphabets. Also Groß M über M zu N, über klein n zu groß O, über klein o zu P und so weiter. Damit sind wir aber aus der Verlegenheit noch nicht heraus und es erhebt sich eine neue, undurchdringlich scheinende Schwierigkeit. Es fragt sich nämlich, ob wir diesen Gang mit A oder mit klein a beginnen müssen. Anders gesagt, ob an den Anfang dieser Menschengeschichte der revolutionierende Gedanke oder die Gesellschaft zu setzen ist. Die Antwort wird sein, dass das Alphabet zwar für große und kleine Kinder mit klein a oder groß a beginnt, dass es aber für keinerlei Geschichte einen Anfang gibt. Das liegt schon im Begriff des Geschehens. Denn was anfangen kann, ist in sich beschlossen und zu Ende und hat keinerlei Fortgang oder Veränderung. Wir werden also weiter und weiter zurückgewiesen. Und wenn wir in unerhörter Entfernung so etwas wie eine vormenschliche Geschichte gewahren, wird doch wohl auch da Festgesetztes und Aufruhr, Gemeinschaft und Individuum, Zentrifugal- und Zentripetalprinzip oder wie immer man diese Polarität in der Bildung und Umbildung organischer und nicht nur organischer Natur benennen will, noch dabei sein. Es handelt sich bei dieser schweren Frage also gar nicht um so etwas wie Rousseaus Kontrakt sozial, auch nicht um die Dilettantenfrage der Alten, ob das Mitleben der Menschen gegründet sei. Es kommen zwei griechische Begriffe, die ich leider nicht lesen kann. Und ebenso wenig um die dilettantischen Lösungen der Darwinisten, sondern um einen dunklen Weltenort, der von allen Nebelproblemen und Erkenntnistheorie und Naturphilosophie umwittert ist. Wer ihn erhält, der bringt die beiden und damit Geist und Natur zusammen zu eins. Dessen wollen wir uns nicht so nebenbei und im Vorübergehen unterfangen. Wir sagen vielmehr, hier ist ein durchaus unbestimmtes und schwankendes, das wir auf sich beruhen lassen müssen, wenn wir wissenschaftlich weiterschreiten wollen. Wir tun das also, aber es ist uns lange nicht mehr so frech und wohl wie zuvor. Wir gehen auf unterwühltem Grund, ahnen, dass wir mit unserer Wissenschaftlichkeit bald ganz in die Brüche kommen und lassen das ABC samt aller mathematischen Maskerade nun schon beiseite. Jede Utopie, das ergibt sich aus dem bisher Gesagten, setzt sich aus zwei Elementen zusammen, aus der Reaktion gegen die Utopie und aus der sie erwächst und aus der Erinnerung an sämtliche bekannte frühere Utopien. Utopien sind immer nur scheintot und bei einer Erschütterung ihres Sarges, der Utopie, leben sie, wie Weiland, der Kandidat Jobs, wieder auf. So, jetzt kommt kurz Musik. Und zwar hören wir etwas von Revolte springen. Danach geht's weiter. Sind Sie vielleicht ein Schwuli? Welche Farbe hat Ihr Klopapier? Ist Ihr Großvater normal? Und tausend andere Fragen auf einem Formular. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann stellen wir Sie an. Gefällt und kriegte fast einen Schlaganfall, als ich sagte, geht! Dann sagte er, okay, dann seien Sie aber auch fleißig. Ein Euro ist normal, hier gibt es 1,30. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr, ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann kriegen wir Sie an. Er ging mit mir nach draußen, wo die Gräber stehen im Regen. Und sagt, wir werden sie mal begraben, gleich neben ihren Kollegen. Und eines, junger Mann, das ist ihnen ja wohl klar. Zum Pinkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Hier sind ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein Knappen vom Theater und ein Röntgenbild dazu. Und wollen sie eine Karriere, liebe junge Frau? Ja, hier mal unterschreiben und wir machen sie zur Sau. Wir wollen keine Stelle in dieser Firma haben, den ganzen Tag nur buckeln und an der Seele laben. Wir wollen noch kein Stück Kuchen oder auch mal zwei. Nein, wir wollen wie immer die ganze Bäckerei. Wir wollen keine Handschellen und keine Armbanduhr, kein Gutachten vom Psychiater und kein Röntgenbild dazu. Wir scheißen auf Karriere, ihr stellt uns nicht kalt. Wir machen hier Musik, Gott fällt auf dem Asphalt. Wir brauchen keine Handschellen und keine Armbanduhr, kein Gutachten vom Psychiater und kein Röntgenbild dazu. Wir scheißen auf Karriere, ihr stellt uns nicht kalt. Wir machen hier Musik, Gott fällt auf dem Asphalt. Ja, das war ein Song von Revolte Spring und zwar hieß er, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wir scheißen auf Karriere. So, weiter geht's mit Gustav Landauer und die Revolution. Wir sind auf Seite 59 in der Ausgabe Ausgewählte Schriften Band 13, herausgegeben von Siegbert Wolf mit Illustrationen von Uwe Rausch. Ebenso aber stecken in jeder Topie die siegreichen Elemente der vorhergehenden Utopie, die aus dem Willen zur Wirklichkeit geworden sind, und die erhalten gebliebenen Elemente aus der früheren Topie. Damit jedoch ist das Wesen der neuen Utopie, der neuen Topie nicht erschöpfend bezeichnet. Auf den Bestand der neuen Topie wirkt nämlich vor allem ein neues Element, das wir in die Rechnung einführen müssen. Die praktischen Erfordernisse aus der Epoche der Revolution. Daraus ergibt sich etwas, was so wichtig und allgemein gültig ist, dass wir ein zweites Gesetz darin finden. Zweites Gesetz. Die praktische Erfordernis des Mitlebens während der Epoche des revolutionären Aufruhrs und Übergangs bringen es mit sich, dass in der Form der Diktatur, Tyrannis, provisorischen Regierung, anvertrauten Gewalt oder Ähnlichem sich während der Revolution die neue Topie bildet. Erstes Korollarium. Die neue Topie tritt ins Leben zur Rettung der Utopie, bedeutet aber ihren Untergang. Zweites Korollarium. Die praktischen Erfordernisse, die zur Gründung der neuen Topie schließlich führen müssen, sind nicht nur das durch die Revolution gestörte Wirtschaftsleben, sondern sehr häufig Eingriffe aus dem Bereich feindlicher Umwelt. Denn wir dürfen uns ja die Gemeinschaft, die auf dem Konturen der Revolution von Topie zu Topie schreitet, ebenso wenig isoliert wie begonnen vorstellen. Sie ist ringsum begrenzt, von Wiederbegrenzten, wie sie bewirkt ist von Wiederbewirkten, von Menschenorganisationen, soweit die Bünde der Menschen reichen, und im Übrigen von der anderen Welt, deren Einflüsse und Bedingungen für unseren Fall zum Beispiel Fehljahre, Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Lissabon, für andere Zeiten Kometen, Sonnenfinsternisse oder Epidemien oft von scharfer Bedeutung sind. Die Revolution neigt nun weiterhin ganz besonders dazu, einen allgemeinen Völkerbrand zu entzünden. Grenzen, die ja überhaupt nur fließend sind, zu durchbrechen und so weiter. Und insbesondere will ja die Utopie unter anderem auch nationale und staatliche Beschränktheiten nicht dulden. Sie will den idealen Zustand für die ganze Menschheit und so weiter. In revolutionären Zeiten wird gar oft das Herz, das am Alten hängt, klein gemacht und der Verstand macht sich groß. Die Welt soll, wie Hegel so spitz gesagt hat, auf den Verstand, das heißt auf den Kopf, gestellt werden. In anderen Ländern oder Provinzen sind aber andere auf einer stabileren Stufe, bei denen, nachdem das Herz inniger oder die Dummheit größer ist. So greifen die benachbarten Topien um ihre Erhaltung willen oder für die Erhaltung dessen, was ihnen wert ist, zu den Waffen oder sonst bedrohlichen Mitteln. Aus der Revolution wird der Krieg oder langwieriger wirtschaftlicher Kampf zwischen Nationen und dergleichen. Die Utopie also wird überhaupt nicht zur äußeren Wirklichkeit. Und die Revolution ist nur das Zeitalter des Übergangs von einer Topie zur anderen. Anders gesagt, die Grenze zwischen zwei Topien. Da indessen, wie oben gesagt, jede Utopie sehr stark das Moment der begeisterten Erinnerung an sämtliche bekannte frühere Utopien in sich birgt, man stelle sich vor, was sich in der Natur viel komplizierter verhält. Jeder Wein erhalte seine Gärung durch Hefe, die wieder aus Wein gewonnen sei, und so immer weiter. So wäre dann jede Hefe neu und hätte doch die Wirklichkeit oder die Kraft oder die Erinnerung, das ist alles eins, jeder früheren Hefe in sich. So erwacht die Utopie, obwohl sie immer wieder untergeht, sich auflöst und den Fremden, von ihr selbst zur Gärung und zur edlen Ruhe gebrachten, verschwindet, immer wieder alt und neu. So lebt sie auch in der Zeit relativ stabiler Topien unterirdisch weiter und geht dazu über, aus diesem Erinnerungs-, Wollens- und Gefühlskomplex eine Einheit zu machen, die sie geneigt ist, mit dem Namen die Revolution zu bezeichnen. Die Revolution in diesem Sinne ist nicht eine Zeitspanne oder Grenze, sondern ein Prinzip, das über weite Zeiträume hinweg die Topien immer weiter schreitet. Nochmal, die Revolution in diesem Sinne ist nicht eine Zeitspanne oder Grenze, sondern ein Prinzip, das über weite Zeiträume hinweg eben die Topien immer wieder schreitet. Wir haben vorhin das schroffe Hindernis, das die endlose Vergangenheit ohne die Handhabe eines Anfangs unserem Wissenschaftsbau entgegenstellt, berührt und umgangen, weil wir noch weiter wollten. Die andere Klippe, als die unaufhaltsam erneuerte Umwelt im unendlichen Raum sich vor uns hintürmt, haben wir kaum genannt. Aber nun wird's nicht weitergehen. Die Revolution in dem eben gesagten Sinne nämlich erklärt unsere Aufstellung und Gesetze trotz ihrer strengen Gesetzlichkeit für falsch. Denn sie sagt, sie sei ein Prinzip, das mit einigen Riesenschritten aus fernen Zeiträumen über die Jahrhunderte hinweg gehe in die Zukunft hinein. Hier endet unsere wissenschaftliche Darstellung. Sie scheitert an der Zukunft, von der wir nichts wissen. Und nun erst tritt die Bedeutung der Vergangenheit, von der wir nichts wissen, recht hervor. Ich bezweifle nämlich durchaus nicht, dass die Zukunft für die Wissenschaft, die damit eins wäre mit der Praxis, genauso eine Aufgabe wäre, wie die Aufgaben der Mathematik lösbar sind und das Resultat ihrer Konstruktion mit Gewissheit zu erwarten steht, wenn uns die Größen der Vergangenheit bekannt wären. Hier schreiten wir zunächst an einem Punkt, wo wir nicht wissen. Ist hier ein Tritt der über die Jahrhunderte herschreitenden Revolution oder nicht? Dieser Punkt ist das Zeitalter des Verfalls der Antike, das Heraufkommen nicht neuer, sondern ausgeruhter Völker, des Durchdringens des Christentums. Wir haben schon vorhin gesehen und eben wieder darauf gewiesen, ein Volk lässt sich nicht isoliert behandeln. Hier, an dieser Stelle, gewahren wir es mit Sicherheit. Wir müssten also noch einmal beginnen, müssten die Topie als allgemeine Form des Mitlebens vieler Völker definieren. Nehmen wir an, das glückte, so wie es nicht glücken kann, da wir nicht wüssten, wo ein Ende zu machen ist. Wir kämen von den einen Völkergruppen zu den anderen und von da zu den Tieren und Pflanzen und metallischen Schlünden und könnten am Sternenweltall nicht Halt machen, aber von all dem Unermesslichen abgesehen, bescheiden wir uns mit der scheinbar so kleinen Frage, aber nicht aus Bescheidenheit, sondern weil im Kleinsten das Ganze und in jeder Frage alle Fragen enthalten sind. Hätten wir nun den gewaltigen Wendepunkt, den ich nannte, als ein Zeitalter der Revolution zu betrachten oder nicht? Aber selbst wenn darüber so völlige Klarheit herrschte, wie Dunkelheit waltet, selbst wenn wir über diesen Übergang vom Altertum zur neuen Zeit ganz im Reinen wären, der gar kein Übergang war, sondern ein frischer, primitiver Beginn in ausgeruhten Völkerschaften, trotzdem natürlich alle Elemente der Antike noch da waren. Aber ich unterbreche mich. Wir kommen auf diese selbst, wenn auf Umwegen wieder zurück. Ich muss erst sagen, was ich unter ausgeruhten Völkern verstehe, mit Verlaub. Man nennt sie gewöhnlich Primitive oder noch lieber Urvölker, wenn man freundlich ist. Barbaren, wenn man unfreundlich oder Missionar ist. Wilde. Man glaubt es nämlich nicht wirklich, wenn man auf der Suche ausdrücklich aufmerksam gemacht wird. Man glaubt es nur damit, dass man solche Ausdrücke anwendet. Man glaubt also, vieler Aberglaube ist wie ein Spiel und eine gefällige Konvention. Man ist ja aufgeklärt und gar nicht veraltet, aber man hängt mit so viel Herzlichkeit am Überlieferten, Hergebrachten und Eingetrichterten. Und so ist auch dieser Glaube eine Spielmarke, die von Hand zu Hand unbesehen weitergegeben wird. Man glaubt, diese Menschen stünden irgendeiner Entstehung besonders nahe. Man lässt es sich selbst ganz im Ungewissen ob man etwa die Entstehung aus irgendeinem Tiere oder aus anderen Völkerschaften oder die Zusammensetzung bisher isolierter Individuen, die es nie gegeben hat, zu einem Verbande meint oder ob man nur meint, diese Menschen befänden sich seit urlangen Zeitraumen in einem stationären Zustand annähernder Ursprünglichkeit. Ja, wir sind auf Seite 62 angekommen und ich möchte damit für heute das Lesen im Buch Die Revolution aus der Schriftreihe Ausgewählte Schriften Band 13, herausgegeben von Siegbert Wolf, Verlag Edition AV, beenden. Wir nähern uns dem Vergangenheitsbegriff von Gustav Landauer. Wir haben uns genähert den Begriffen Topi, also einer relativen, labilen Stabilität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich eben einrichtet. Wir haben den Begriff des Mitlebens kurz in den Mund genommen. Das Mitleben ist das, was wir als die Konstrukt, also das erleben, was im Sinne der Wahrheitskonstruktion alle teilen, was wir miteinander erleben quasi. Die Utopie rückt Landauer in den Bereich des Individuallebens. Immer dann, wenn die Überschneidungen entstehen und es zum Aufruhr kommt, sprechen wir von der Revolution. Diesen Übergangszeitraum bezeichnet ihr bis hierher mal als Revolution und wir landen dann in einer neuen Topie, einer neuen relativen Stabilität. Jetzt kommt der Geschichtsbegriff, der äußerst, äußerst wichtig ist, denn die Geschichte ist immer da und die Summe der Geschichte wirkt sozusagen nach Landauer durch jeden Einzelnen hindurch in die Zukunft. Das bedeutet, ein Abkoppeln von Geschichte quasi ist gar nicht möglich. Zum Abschluss hört ihr jetzt noch einen Song. Genau, ihr hört Früchte des Zorns brennen 2. Zum Abschluss der Kolumne, ich melde mich dann nochmal kurz zu Wort und dann geht's nächstes Mal weiter mit Teil 3. Die gesamte Kolumne wird auch ab demnächst auf dem Blog stehen und wenn alles fertig ist, dann ist es quasi so eine Art Hörbuch, Hörspiel in 30 Minuten Kapiteln und ihr könnt euch Gustav Landauer, die Revolution, dann komplett anhören und müsst es nicht selber lesen. Ja, ich will leben, will nicht nur atmen. Nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber 3 Jahre Abenteuer als 30 Jahre lang am Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir. Ja, ich will leben, lebendig kämpfen. Ja, ich will brennen, zusammen mit dir. Ja, wir sind alle hier wie die Tiere, domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe vor stummer Schreie, die keiner hört. Wäre das Leben, doch hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Pulsschlag und ein paar Perlen zum Gesang. Und hör auf mir zu erzählen, es gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt. News. So, jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik News. Also bei dieser Rubrik sollen Themen angesprochen werden, die wir interessant finden und erwähnen wollen, die es aber nicht in die Sendung geschafft haben. Genau, und zwar heute als Premiere gehen wir erstmal auf Regionales kurz ein. Und zwar war ja am 6.12.2020 die Oberbürgermeisterinwahl in Karlsruhe. Ja, es gibt jetzt auch schon ein Ergebnis. Und wie zu erwarten ist der neue Bürgermeister, der alte Bürgermeister, und zwar der Mendrup. Ja, vielleicht eine kurze Analyse. Der Wahlkampf war schwierig durch Corona-Zeiten und gibt es wirklich eine Alternative zum Mendrup? Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, Naja, wir haben ja vorher in der Sendung schon eine kurze Einschätzung bekommen von den Klimaaktivistinnen vom Klimakollektiv. Das nächste regionale Thema, wo wir euch darauf aufmerksam machen wollen, und zwar hat es ja mehrere Aktionstage gegeben im Frühjahr diesen Jahres 2020, die sich darum gedreht haben, wie die Corona-Pandemie die Lage der Menschen in Flüchtlingsunterkünfte um Europa, aber auch in Europa, wie zum Beispiel in der Lea in Karlsruhe, wie es die verschlechtert hat. Da gab es ja Proteste dagegen und die Forderung, die Leute in dezentrale Unterkünfte unterzubringen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wurden dort 3 Aktivistinnen und ein Mensch vom Querfunk damals wurden ein Verstoß gegen die Corona-Auflagen vorgeworfen. Da hat es jetzt schon 2 Prozesse gegeben, am 1.12. und am 7.12. hier in Karlsruhe. In beiden Fällen schon mal vorweg wurde der Vorwurf fallen gelassen. Der nächste Prozess zu diesem Thema findet am 4.3.2021 statt. Die Presseerklärung des Anwalts der Betroffenen findet ihr auf unserem Blog aradio.noblogs.org. Da könnt ihr ihn nachlesen. Dann haben wir noch 2 überregionale Themen, die uns sehr interessieren, wir aber leider keine Zeit hatten. Zum Beispiel, das sind die Proteste gegen Lukaschenko in Belarus bzw. Weißrussland. Dort, also ihr findet einen guten Artikel zu dieser Thematik aus anarchistischer Sicht in der Gaidau-Ausgabe vom November 2020. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ganz kurz den Titel. Genau, der Titel des Artikels ist: Belarus, ist das Modell Lukaschenko am Ende? Diesen Artikel findet ihr, wie gesagt, in der Gardau-Ausgabe vom November. Die könnt ihr euch runterladen unter fda.ifa.org. Der zweite Punkt, den wir gerne ansprechen würden mit einem überregionalen Bezug, ist der, dass in Hamburg gerade einige Prozesse stattfinden oder stattgefunden haben und stattfinden werden zu den G20-Protesten in Hamburg. Nur mal so ganz kurz, um was es da geht. Und zwar sind da Menschen, Aktivistinnen vor Gericht, denen einfach nur vorgeworfen wird, in dem Sinne auf Demos anwesend gewesen zu sein, wo es zu Straftaten kam. Es hat sich jetzt schon herausgestellt, dass den Personen nichts vorgeworfen werden kann. Also es gibt keine Beweise oder Hinweise. Sie sollen trotzdem zu Haftstrafen verurteilt werden, weil sie dabei waren. Allgemein zur Thematik könnt ihr euch unter rote-hilfe.de informieren. Da gibt es auch gerade eine Kampagne zu den Prozessen. Genau. Bevor ich es vergesse, und zwar eine Online-Veranstaltung, die ich sehr interessant finde, weil sie mit der Thematik zu tun hat, die wir auch in der letzten Sendung behandelt haben, und zwar eine Kritik an den Corona-Maßnahmen von links, und zwar eine Veranstaltung mit dem Titel Corona und linke Kritik und Fähigkeit. Und zwar ist das eine Fortsetzung von einem Online-Vortrag, es hat schon einer stattgefunden, der nächste findet am 14.12.2020 statt, das ist eine Diskussionsveranstaltung. Das ist eine Diskussion mit Anne Seck, Peter Nowak, Gerhard Hahnloser und Elisabeth Voss. Die findet, wie gesagt, am Montag, den 14.12. statt, um 17.30 Uhr. Das ist eine Veranstaltung, die auf der Plattform Big Blue Button stattfinden soll. Ihr findet den Link zur Veranstaltung dann wahrscheinlich zeitnah unter elisabeth-voss.de unter Termine. Der Link ist noch nicht hereingestellt, wird wahrscheinlich aber spätestens am Montag wahrscheinlich verlinkt. Eine Aufzeichnung vom letzten Vortrag zum Thema, der am 7.12. stattgefunden hat, findet ihr unter vimeo.com/488541572. Ah, genau, und bevor ich es vergesse, hatten ja auch starke Proteste in Frankreich stattgefunden in der letzten Zeit zu dem neuen Sicherheitsgesetz, was dort durchgebracht werden soll. Die besagen zum Beispiel, dass die Polizei nicht mehr gefilmt oder abfotografiert werden darf, was ein starker Einschnitt in die Pressefreiheit bedeuten würde und natürlich auch die Dokumentation von Polizeigewalt kriminalisieren würde. Interessantes Thema. Die Regierung in Frankreich hat sich zu Kompromissen auch schon hinreißen lassen. Aber nur mal so weit, dass das alles nur verkürzt sonst, was ich von mir gebe. Informiert euch, ihr habt eine Suchmaschine eures Vertrauens und könnt euch da bestimmt weiter einlesen. So, ja. Weitermachen würde ich jetzt erstmal mit Musik. Jetzt sind wir am Ende dieser Sendung wieder angekommen. Zum Glück sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, die ich im Newsblog falsch gemacht habe. Und zwar, wenn ihr den Beitrag in der GuideDAO nachlesen wollt. Die Internetadresse von der FDA ist nicht fda.ifa.org, sondern fda-ifa.org. Also da findet ihr die GuideDAO-Ausgabe vom November mit dem Belarus-Artikel. Und das Zweite, das ist jetzt ein bisschen peinlich, unser Blog heißt nicht aradio.noblogs.org, sondern radioa.noblogs.org. Da findet ihr die Pressemitteilung wahrscheinlich direkt unter der aktuellen Sendung, die wir heute Abend auch dort hochladen werden, dass ihr sie nachhören könnt. Also wie gesagt, die Pressemitteilung des Anwalts der Betroffenen, der Polizeiwillkür, bei der Leave No One Behind Aktion im Frühjahr findet ihr auf radioa.noblogs.org und ihr könnt die aktuelle Sendung sowie weitere vergangene Sendungen nachhören. Damit verabschiede ich mich. Ihr hört uns wieder am 10.01.2021. Bis dahin. Ja, du. Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao.